Du kannst nicht beides haben. Hey, Marga wird nicht ewig leben. Was ist los mit dir? Es ist langweilig geworden. Was ist passiert? Du willst es allen auf die Stulle schmieren. Bisher hattest du nichts dagegen. Was ist passiert? Deine Blase hat mir einen Schuss vor den Bug gesetzt. Sie haben dir also gedroht? Wer? Der Bruder deiner Schwiegermutter und sein Sohn Hubert. Und jetzt hast du Schiss, oder? Das hat nichts damit zu tun. Es ist meine Entscheidung. Ich werde nicht mehr herkommen. Ist das dein letztes Wort? Ja. Seit wann spielst du im Dienst Computerspiele? Hä? Achso, das ist Weiterbildung. Flugsimulation. Ah, Mann. Für alle Fälle. Aha. Stell dir mal vor, du sitzt im Flugzeug und die Besatzung ist tot. Wer bringt die Maschine dann runter? Ich dachte immer die Schwerkraft, also. Tschüss. Tschüss. Wo fliegst du dieses Jahr hin? Ich fliege nicht. Ich nehme das Schiff. Da kann ich, falls die Besatzung tot ist, schwimmen. Ich fahre rüber auf die Insel. Das erste Mal nach 89, dass ich wieder vor der Haustür Urlaub mache. Was stehst du so blöd rum? Ich sehe dir mit Ehrfurcht zu. Sören Gau auf dem Dach bei der Einbringung seiner Flugenten. Trotzdem will ich erstmal meinen Koffer abstellen. Scheiß was auf deinen Koffer. Hast du in deiner Jugend Fußball gespielt? Ja, warum? Ich schmeiße dir jetzt diese Sau von Flugente vom Dach und dann trittst du sie in das Stalltor. Das kann ich nicht machen. Kennst du noch Divi? Weltmeisterschaft 58, halblinks bei Brasilien. Mit Außenriss schaffst du sie genau auf ihren Schlafplatz. So was macht man mit dir nicht. Du hast keine Ahnung, mein Junge. Dieser Vogel ist von Haus aus Fußball. Wenn du Mitleid hast, kannst du sie dir ja Weihnachten in den Ofen tun. Er hat eine deftige Platzwunde am Kopf von einem Schlag oder auch von einem Sturz. Oder er hat beim Segeln den Großbaum abgekriegt. Das ist mir auch schon mal passiert. Das hat ihn vielleicht für eine Weile außer Gefecht gesetzt, aber es war nicht die Todesursache. Der Mann ist zweifelsfrei ertrunken. Er war Mitte 30 bis 40, nicht älter, keine Krankheiten. Fragen Sie mich nicht nach der Todesstunde, Martin. Er war länger als 24 Stunden im Wasser, aber weniger als 72. War aber ein bisschen dick angezogen fürs Schwimmen, ne? Gut, dass Sie es sagen. Wir haben unter seinen Fingernägeln Reste von Fischschuppen gefunden. Wenn Sie auch an seiner Kleidung welche finden, können Sie davon ausgehen, dass er von einem Fischkutter gefallen ist. Ein Fischer? Eher nicht. Fischer haben gewöhnlich andere Hände und eine andere Gesichtshaut. Auch nicht typisch für vorpommersche Fischer, er hatte vor seinem Tod eine reichliche Mahlzeit. Wir sind noch nicht ganz fertig mit den Untersuchungen, aber ich sag mal schon Lamm, Bohnen, Reis. Und etliches an Alkohol auf Deutsch. Er war für seine Verhältnisse ganz schön besoffen. Was heißt denn für seine Verhältnisse? Das soll heißen, seine Leber war kerngesund. Ah, Sie meinen, er hat einen besonderen Grund zu trinken? Ja, für die Schlussfolgerungen sind Sie zuständig. Er hat kurz vor seinem Tod eine Baumwollmütze getragen. Sind Sie aufgeregt, weil Plessow in Urlaub ist? Ja, ein bisschen, ja, muss ich schon sagen. Aha, gut für Sie. Ich habe da noch was, das könnte Ihnen weiterhelfen. Der Kollege ist höchstwahrscheinlich in der letzten Zeit geritten. Geritten? Wieso das denn? Keine Ahnung wieso, aber er hat eine beginnende Hornhautbildung der inneren Oberschenkel. Typisch für Reitanfänger oder Gelegenheitsreiter. Also wissen Sie, wie viele Reiterhöfe es in Deutschland gibt? Achso, das Wichtigste habe ich ganz vergessen. Die Baumwollmütze hat auch ein anderer getragen. Wir haben da auch Haare gefunden, die nicht zur Leiche passen. Na? Kinderspiel, Brückner. Sie müssen nur noch die dazugehörige Person finden und Sie haben den Mörder. Er ist blond. Sehr blond, wenn Sie mich fragen. Er? Ja. Die Haare gehören einem Mann. Hast du es dir überlegt? Gib mir etwas Zeit, Marga. Ich muss auch an die Pferde denken. Ich werde sie brauchen. Du bist also einverstanden? Ich habe noch nicht mit meinem Mann gesprochen, der dein Sohn ist. Und du hast auch noch nicht mit ihm gesprochen. Wozu? Es könnte doch sein, er schlägt lieber das Erbe aus, als sich von mir zu trennen. Das ist ihm zuzutrauen. Dann müsst ihr euch eben eine Bleibe suchen. Das Grundstück ist deins. Das Haus ist unseres. Das werden wir ja sehen. Ich habe die Hälfte reingesteckt. Den Rest hat uns Karl geschenkt. Hast du das schriftlich? Ich jedenfalls habe alle Rechnungen, die Karl bezahlt hat, und die sind schriftlich. Wo steckt eigentlich Andreas schon 5 Tage weg? Was weiß ich. Hat irgendwo angelegt und setzt hoffentlich nur sein Hirn außer Kraft. Du kannst mal die Kneipe in Glove anrufen. Jeder Doofe einmal in Glove. Vor 5 Tagen zum Beispiel warst du die Nacht nicht hier. Spionierst du mir nach? Ich muss nicht spionieren. Was ich wissen will, kriege ich gesagt. Und vergiss nicht, ich bin eine alte Frau. In meinem Alter hat man nicht mehr so viel Zeit, so lange zu schlafen. Wir müssen von einem Verbrechen ausgehen, Blacher. Wenn jemand über Bord geht, dann ruft man um Hilfe. Über Funk oder über Telefon. Und man versucht natürlich zuerst, ihn rauszufischen. Warum bist du dir so sicher, dass er von einem Boot gefallen ist, Martin? Eher gestoßen. Die Wunde am Kopf. Nee. Wo sollte ein erwachsener Mensch so tief ins Wasser fallen, dass er ertrinkt? Auf den Seebrücken. Vergiss nicht, Martin, er war betrunken. Die nächste Seebrücke weit und breit ist in Binz. Von den Häfen in Sassnitz und Mukran mal abgesehen. Und wie sollte er dann bei ständigem Nordwest von Süden nach Norden treiben? Warte mal. Brückner? Wieder mein Labor. Sie haben nach Fischschuppen gefragt. Sie hatten recht. Hose, Pullover, Schuhe. Wir haben überall welche gefunden. Wenn Sie mich fragen, der Mann hat in einer Fischfabrik gearbeitet. Na also, danke. Das ist doch schon mal was. Wo liegen Fischerhäfen und Reithöfe dicht zusammen? Überall. Naja, das ist Quatsch, so viele Fischer gibt's gar nicht. Ja, aber auf einen Fischer kommen inzwischen mindestens 8 Reitgelegenheiten. Irgendjemand muss ihn irgendwann vermissen. Das kann dauern, Martin. Der Mann war um die 30, da macht man sich doch noch keine Gedanken. Ole würde jetzt sagen, mein Bauch sagt mir, dass da jemand ist, dem dieser Mann im Wege stand. Ein Mann fällt ins Wasser, wahrscheinlich von einem Fischkutter. So, und da war dann noch ein anderer. Ein Mann oder eine Frau, der oder die das Boot in einen sicheren Hafen gebracht hat, ohne den Abgang unseres Kunden zu melden. Das Opfer ist, bevor es das Boot bestieg, ein paar Mal geritten. Irgendwo muss man anfangen. Hallo, hallo, wir kennen uns doch, Herr. Wie war das? Martin? Nein, ich bin Ole. Er macht bei mir Urlaub, Antje. Sei lieb zu ihm. Bin ich doch immer Sören. 2 Bier mit Besteck, oder? So ist es. Was ist Besteck? Na, was schon. Komm. Hallo, Marianne. Heute ohne Reitschüler. Hallo, Antje. Danke der Nachfrage. Ich hatte heute nur Kinder. Grüß dich, Sören. Hallo. Setz dich zu uns, Mariannchen. Lieber nicht. Ich bin nicht gut drauf. Was ist denn los wegen Karl? Andreas ist mal wieder auf Tour. Ich hab's gesehen. Der Kutter ist schon ein paar Tage weg. 5 Tage genau. Kann dir doch nur recht sein, wenn er mal weg ist. Du bist ja nicht mit ihm verheiratet. Weiß Gott nicht. Es war Sturm. Er sitzt in Glove in der Gastwirtschaft und wärmt sich Herz und Magen. Wer sind Sie? Plesso, Ole. Er übernachtet bei mir im Bungalow. Wir kennen uns schon lange. Sind Sie aus Berlin? Nee, aus Stralsund. Mariannes Schwiegervater ist vor kurzem beerdigt worden. Tut mir leid. Ja, mir auch. Karl Löns, du müsstest ihn gekannt haben. Karl hatte immer mehr zu sagen als die Bürgermeister. Wie geht's, Marga? Sie lebt auf nach dem Tod ihres Mannes. Dein Wein, Marianne. Danke. Sie sind nicht von hier. Man hört es nicht, wa? Man sieht's auch. Wo sind Sie denn her? Sie sind aus Berlin. Fast. Aus Potsdam. Ah, ja, so. Kaum ist der andere weg, hast du schon wieder einen am Kragen. Andreas. Und der Herr Gauer hält die Lampe. Mach hier keinen Aufriss, Andreas. Halt den Mund, ich mache, was ich will. Komm, wir gehen. Ja, haut doch ab! Was bist du für ein Vogel? Auch ein Herrenreiter, meine Frau, was? Bring mir einen Wein, Antje, und das gleiche Gesöff, das meine Frau trinkt. Ich habe heute schon alles durch, nur Wein noch nicht. Und in einer Familie, da soll es ja harmonisch zugehen. Oder etwa nicht? Was ist, Herr Gau? Bringst du auch einen mit? Ein Wein wie die Zuggezogenen? Du bist besoffen, Andreas. Wenn du nicht gehst, dann rufe ich Hübner an. Mach mal, ich lach mich tot. Ich will mal sagen. Was bist du für ein Vogel? Ich bin... Lass ihn, Andreas. Geh lieber, dann werden wir schon mit dem fertig. Du hast recht. Tschüss, Antje. Ist was? Mehr als ein Bier zur Beruhigung kriegst du nicht. Na, Sören hat man schon mit der Schubkarre von hier nach Hause schaffen müssen. Sören ist doch nie laut. Was gibt's da zu lachen, Ole? Ole. Ole ist also der Name, den ich mir merken muss. Für alle Fälle, ja. Niente, niente. Nix, Martin. Mit den Fischkuttern sind wir noch nicht durch. Du hast keine Ahnung, wie das dauert. Man muss sich das mal vorstellen. Es gibt Aufzeichnungen der Radarkontakte, Satellitenfotos, aber der ganze Kram, der ist geheim. Wir haben alle Dorfpolizisten mit einem Foto von der Leiche losgeschickt. Sie sollen alle Türen abklappern. Noch nichts. Alle Dorfpolizisten, das ist eine gute Idee. Aber Blacher, warte mal, auch Hübner? Wer ist Hübner? Das ist der Inselbulle von Hiddensee, würde ich mal sagen. Ich nehme an, das machen die Kollegen auf Rügen. Sag mal, wo macht Ole eigentlich Urlaub dieses Jahr? Auf Hiddensee. Aber keine Chance, Blacher. Der hat sein Taschentelefon hier gelassen. Ich will mal so sagen, Herr Hauptkommissar. Wenn Sie kommen, ist immer einer gestorben. Tag, Herr Plesso. Hübner, schön, Sie zu sehen. Ich habe schon gehört. Was können Sie mir darüber sagen? Man ist hier als Polizist nicht gerne ahnungslos, will ich mal sagen. Ich hab's auch erst vor kurzem erfahren, Hübner. Menschen sterben von Zeit zu Zeit. Er war ja auch in einem stattlichen Alter. Ich kannte ihn schon, als ich Kind war. Da sah er schon aus wie 100, der Karl Löns. Woran ist er denn gestorben, wenn nicht am Alter? Dass er sich bis zum Schluss weigerte, einen Arzt aufzusuchen, will ich mal sagen. Aber ich rede doch nicht von Karl. Noch jemand, na sowas? Hier, das wurde mir von Rügen gefaxt. Dieser Mann ist noch sehr jung. Also, ich weiß, wie die Gerichtsmediziner versuchen, eine Leiche so aussehen zu lassen, als lebe sie noch. Wer ist es denn? Das soll ich rauskriegen, will ich mal sagen. Was ist denn mit ihm passiert? Man hat ihn am Strand gefunden, bei Arkona. Wann war denn das? Hab ich mir notiert, für alle Fälle. Man weiß ja nie. Das war am 17., also vor 4 Tagen. Vollständig angezogen und ertrunken. Wer geht denn schon angezogen ins Wasser? Ist doch ein so schöner Sommer, will ich mal sagen. Ja, ganz meine Meinung. Wer geht schon angezogen ins Wasser? Wenn nicht mal Sie das wissen, Herr Hauptkommissar. Und ich soll jedes Haus abklappern, ob ihn jemand kennt. Stellen Sie sich das mal vor. Jedes Haus. Dann will ich Sie auch nicht aufhalten, Hübner. Das würde ich mir nicht gefallen lassen, Herr Plesso. Will ich mal sagen. Ist mir schlecht. Wo ist Marianne? Auf der Koppel, nehme ich an. Natürlich ist dir schlecht. Du kommst leider nicht nach deinem Vater. Wie kann man so viel saufen, wenn man es nicht verträgt? Hast du ein Bier? Wo hast du gesteckt? Ich habe Netze gestellt. Erzähl nicht, dafür brauchst du keine 5 Tage. Ich habe den Sturm abgewettert und ich habe nachgedacht. Seit wann kannst du nachdenken? Ich will, dass Marianne verschwindet. Wie meinst du das? Verschwindet. Sie soll ihre Sachen packen und dahin gehen, wo sie hergekommen ist oder sonst wohin. Sie ist meine Frau. Das ist sie nicht. Und das war sie auch nie, du Idiot. Du hast sie vergöttert, weil dein Vater auf seine alten Tage in sie verknallt war. Und sie gibt sich nur mit dir ab, weil sie scharf ist auf das hier alles. Das wird sich ändern. Wie bitte? Wir werden uns wieder vertragen. Und der Kerl, mit dem sie in aller Öffentlichkeit rumposiert? Urlauber verschwinden auch wieder. Das habe ich doch richtig behalten. Richtig. Wie geht's Ihnen? Sie meinen Andreas Auftritt bei Antje? Wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat, ist er ganz friedlich. Schönes Pferd und eine schöne Reiterin. Lieben Sie Pferde? Das wäre übertrieben. Ich bin als Junge auf dem Bauernhof meines Onkels ab und zu mal geritten. Aber das war ein Kaltblut. Das hat vor seiner Pensionierung Pflug und Mähbinder gezogen. Haben Sie Lust? Meinen Sie das ernst? Natürlich. Ich bin nicht sicher, ob ich darauf komme. Ich kann Ihnen helfen. Nichts lieber als das, aber ich würde es mir nicht gestatten. Sie müssen es ja auch nur mir gestatten. Ihr Mann ist sehr eifersüchtig. Ein Inselsyndrom. Sie müssen die Knie am Pferd lassen, damit sie spürt, wenn sie den Druck verändern. Sie? Ja, sie ist eine Stute und heißt wie ich, Marianne. Mein Vater hat ihr den Namen gegeben. Wenn man hier mit einem Fremden gesehen wird, ist man gleich verdächtig. Auf der Insel wird gerade, aber ohne Eile, das 19. Jahrhundert abgeschafft. So wie Sie aussehen, kümmern Sie sich wenig drum. Sie haben ihn kennengelernt. Er ist nicht gerade der Mann, mit dem man ein Glas Wein trinken geht. Wenn Ihnen mal danach ist, ich stehe gern zur Verfügung. Sofern Ihr Mann nichts dagegen hat. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht Urlaub machen? Ich dachte, man hätte es Ihnen schon längst gesagt. Ich bin Bulle. Oh, wie heißt das? Sie können die Aussage verweigern. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass Sie beim Wein schweigen müssen. Ja, ich bin nicht gebeten, hierher zu kommen, um mir beim Essen zuzusehen. Danke, danke, Herr Professor. Ich habe mir gerade schon eine Bullenpizza reingeschoben. Sie müssen unbedingt Ihr Leben überprüfen, Brückner. Fertiggerichte machen Ihr Gehirn fertig. Irgendwann stehen Sie rum wie ein abgestürzter Computer mit einer verseuchten Festplatte. Nichts für ungut. Also, was ist, Herr Professor? Das ist übrigens weit und breit in dieser kulinarischen Sahara der einzige Gasthof, in dem man, ohne rot zu werden, ein Essen bestellen kann. Und es ist hier auch keinesfalls billiger als in den Saukneipen. Ja, also, ja, die Sache ist die, ich habe einen Assistenten, der promoviert gerade. Schwieriges Thema, aber kann nützlich sein, wenn es ihm gelingt. Na, sehen Sie mich nicht so hungrig an. Das Einzige, was es hier nicht gibt, ist ein anständiger Wein. Das werden die Pommern in meiner Lebenszeit nicht mehr lernen. Also, dieser mein Assistent, er heißt übrigens Walter, will behaupten, aus den in den Kapillaren der Lunge einer Leiche, das ist eine furchtbare Reihung von Genitiden. Da unterscheiden wir Wissenschaftler uns nicht von der ehemaligen Partei- und Staatsführung. Also, in der Lunge gefundenen Genitiven, aber sag ich dann, Partikeln, feststellen zu können, wo sich diese Leiche aufhielt, als sie noch keine war. Also, folglich noch atmete. Also Luft in die Lungen und deren Kapillaren saugte. Zum Beispiel an einer Tankstelle, in einem Krankenhaus, Kindergarten, Kleinkinder pupsen oder was weiß ich. In einem Birkenwald, auf einem Kornfeld, in einer Gießerei oder einer Urinage, auf gut Deutsch, Spitzbude. Ja, und? Ja. Walter hat sich also unseren Kunden vorgenommen und behauptet, nach dem Stand seiner Erkenntnisse, dass dieser Mann sich einige Zeit in einer relativ autofreien Zone befand. Hat ihn einige Gebiete vorgemerkt, vorausgesetzt, dass unser Freund kein Däne, Litauer, Finne oder ein anderer Neger war. Also, die Inseln Riems, Oi, Boden, mit Abstrichen der Norden von Rügen, also Arkona, Dranske, Puttgarten, sowie der Dars und Hiddensee. Natürlich kommen auch die autofreien Nordseeinseln und die friesischen Halligen in Frage. Vom Nord- und Südpol ganz zu schweigen. Und die afrikanischen Wüsten können Sie vernachlässigen, da sind lauter Autorennen. Ja, wie gesagt, ich bin von der Methode so lange nicht überzeugt, bis sie erwiesen ist. Aber wenn es sie weiterbringt, im Ansatz ist es auf jeden Fall wissenschaftlich. Der Lammbraten ist nebenbei gesagt hervorragend. Es gibt im Grunde genommen keinen großen Unterschied zwischen einem Gerichtsmediziner und einem Koch. Wir haben beide mit geschlachtetem Fleisch zu tun. Ja. Nichts für ungut, Herr Brückner. Denken Sie an meinen Rat, was die durch Fertiggerichte hervorgerufene progressive Paralyse Ihres Gehirns betrifft. Entschuldige, das gestern. Über Kleinigkeiten rege ich mich nicht auf. Mutter will, dass wir uns scheiden lassen. Sie hat es mir gesagt. Ach, dir auch. Und? Ich habe Nein gesagt. Du sagst nichts. Ich lasse das mit der Sauferei. Sie will dich enterben, wenn du nicht Ja sagst. Das kann sie gar nicht. Das sagt sie nur so. Natürlich kann sie das. Karl hat ein Testament gemacht. Woher weißt du das? Darin hat er alles ihr vermacht, falls er früher sterben sollte als sie. Im anderen Fall hätten wir drei. Du, deine Schwester in Australien und ich zu gleichen Teilen geerbt. Das ist jetzt hinfällig. Wenn wir uns nicht scheiden lassen, erbt deine Schwester alles. Hattest du auch was mit Vater? Nein. Aber eher mit mir. Du warst besoffen. Und ich hatte was getrunken. Karl auch. Es war keine Eierstockentzündung, weswegen ich damals im Krankenhaus war. Mann, Blacher, wir sind Idioten. Ich, du, das ganze Kommissariat. Kein Widerspruch. Jedenfalls nicht, was mich betrifft. Es gibt doch Gründe. Hier, wie heißt es? Fischgründe. Claims oder sowas. Sicher, wenn man Stellnetze hat oder Reusen. Es muss doch rauszukriegen sein, wer da oben vor Arkona seine Netze stellt. Gibt's nicht sowas wie eine Fischereiaufsicht? Es würde mich wundern, wenn es in Deutschland keine Aufsicht gäbe. Die Frage ist nur, ob nicht wieder alles geheim ist. Ist das wahr? Ich habe es ihr so gesagt. Und jetzt sage ich es dir. Und ich meine es ernst. Aber das kannst du nicht machen. Du hast immer noch nicht begriffen, dass es zu deinem Besten ist. Es ist mein Leben, nicht deins. Du hast keine Ahnung von deinem Leben. Solange ich hier auf diesem Hof lebe, hat sich jeder hier an die Gesetze zu halten. Und deine Frau hält sich nicht daran. Und du hältst dich nicht daran, wenn du mit ihr zusammenbleibst. Du bist eifersüchtig wegen Vater. Geh jetzt, Andreas. Nein. Was willst du noch? Mich umbringen? Das hättest du wohl gern. Vater tot, du tot und ich im Knast. Und dann gibt es nur noch deine Lieblingstochter bei den Kängurus. Wird nicht hysterisch. Du hast keine Wahl, geh jetzt. Man hat immer die Wahl, Mutter. Ich muss zugeben, dass ich, alter Pommernbengel, nicht die geringste Ahnung von Wein habe. Wenn es Ihnen nicht schmeckt, kann die alte Pommernbengel-Bullenseele auf das altbekannte Bier mit Besteck zurückgreifen. Hausmarke Sören-Gau. Hat Ihnen Marianne gefallen? Sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das noch kann. Marianne ist sehr sanft. Gut geeignet für Reiter, die sich noch nicht oder nicht mehr sicher sind. Sind Sie allein? Im Moment ganz und gar nicht. Sie sind nicht verheiratet. Ich weiß, das hat gereicht. Worauf stoßen wir an? Machen Sie einen Vorschlag. Dann auf Marianne. Wenn Sie wollen, sie wartet auf Sie. Nur nachmittags geht's nicht, da reiten Kinder auf ihr. Brückner, Brückner, Brückner, ich hätte es nicht geglaubt. Es gibt doch noch auskunftsbereite Dienststellen. Wir haben 5 Fischer, die vor Arkona Netze stellen. Jeweils einer aus Glove, Transco und Fit und 2 von Hiddensee. Es gibt allerdings auch eine Dunkelziffer, gelegentliche Netzsteller. Aber das wissen die Fischer selbst. Die kennen sich. Das ist doch sehr gut. Wir fangen mit denen auf Hiddensee an. Ole ist doch schon da. Ole hat Urlaub. Ein bisschen Aktivurlaub wäre doch nicht schlecht. Allein langweilt sich der doch schon am zweiten Tag. Nix ist, Blacher. Wenn er uns über den Weg läuft, dann bemühen wir uns, ihn nicht zu kennen. Okay? Wie heißen die beiden? Hubert Fröse in Fitte und Andreas Löhns in Grieben. Gott sei Dank waren wir gestern nicht bei Antje. Andreas hat sich mal wieder die Kante gegeben. Danke nochmal für den schönen Abend. Mir hat es auch gefallen. Sitzen Sie gerade, Ole. Sie werden merken, dann geht es leichter. Ich fühle mich auf Marianne wie ein alter Sack. Doch nicht etwa die Mitte des Lebenskrise? Na, darüber bin ich wahrscheinlich leider schon raus. Ich meine, die Mitte des Lebens. Die Krise dauert bei manchen bis zum Tod. Schöner Weg. Sehr schön hier. Es ist mein Lieblingsweg. Ich reite hier so oft ich kann. Am liebsten wie jetzt, in der Morgensonne. Aber auch abends hat es was. Was ist denn das? Was? Da. Eine Brieftasche. Muss jemand verloren haben. Ach. Was ach? Peter. Jemand, den Sie kennen? Ja. Ist doch gut, darf man mal sehen? Bitte. Was ist? Ist was? Nee, ein Urlauber, oder? Ja, er kommt öfter her. Wir reiten ab und zu mal zusammen. Er nimmt auch vorzugsweise Marianne. Ich nehme an, Sie sind mit ihm auch hierher geritten. Sicher. Wo übernachtet er? Warum? Vermutet etwa die Pommern-Bengel-Bullenseele eine Untat? Ja, man kann ja nie wissen, nicht wahr? Nee, ich spare Ihnen den Weg und bringe es ihm vorbei. Er wohnt im Hotel unten am Hafen. Er hat sich schon ein paar Tage nicht sehen lassen. Merkwürdig. Wenn man Ausweiskarten und Geld verloren hat. Na, wie auch immer, reiten wir zurück. Ich will noch an den Strand faulenzen. Sie haben ja auch noch zu tun. Was ist denn mit Ihnen? Was soll mit mir sein? Sie sehen finster aus. Es ist nichts weiter. Sie gefallen mir nicht, so wie Sie jetzt gucken. Ich mir auch nicht. Stimmt, jetzt wo Sie fragen. Ich habe Frühdienst diese Woche und ihn schon ein paar Tage nicht gesehen. So was passiert schon mal, dass einer ein paar Tage nicht zum Frühstück kommt. Vielleicht hat er woanders geschlafen. Haben Sie ihn denn vielleicht mal zusammen mit einer Frau gesehen? Wird der Mann auf dem Foto denn gesucht? Nein, da kann ich Sie beruhigen. Gesucht wird er nicht. Wie sieht's also aus mit einer Frau? Ich spreche nicht gern darüber. Sie können es mir ruhig sagen. Wenn sich die beiden gezeigt haben, ist es ja wohl nicht geheim, nicht wahr? Aber sie ist Hiddenseherin und verheiratet. Ich weiß. Warum fragen Sie dann? Na, Kollege Hübner, schon fündig geworden? Nein, ich will mal so sagen, den Mann hat keiner gesehen. Wirklich? Wo haben Sie denn alles gefragt? Ich bin von Haus zu Haus gegangen, wie sich das gehört. Na, und Sie waren wirklich überall? Ich will mal so sagen, nicht überall. Morgen wollte ich mich übrigens in Kloster umhorchen. Ich habe ja auch noch andere Arbeit. Und was zum Beispiel? Ich will mal so sagen. Übrigens ist der Kollege Plesso schon hier. Sie wollen doch nicht etwa andeuten, dass er nicht mehr... Der Kollege Plesso verbringt hier seinen verdienten Jahresurlaub, Hübner. Darf ich? Nein, meine... Die Frau meines Sohnes ist nicht da. Ich wollte zu Ihrem Sohn. Plesso, mein Name. Ole Plesso. Er ist auf dem Kutter. Hm. Kennen Sie diesen Mann? Sind Sie von der Polizei? Im Prinzip ja, aber jetzt bin ich im Urlaub. Das macht nichts. Sie meinen, Bulle bleibt Bulle. Warum fragen Sie nicht Marianne? Sie waren doch gestern mit ihr Wein trinken. Kennen Sie den Mann? Er heißt Pirvos, Peter. Warum fragen Sie, wenn Sie es schon wissen? Er ist öfter mit Ihrer Schwiegertochter gesehen worden, stimmt's? Die Hure. Haben Sie mal versucht, Ihre Schwiegertochter davon abzubringen? Die lässt sich nicht helfen. Andreas muss man helfen. Und wie? Das geht sie nichts an. Herr Lüns? Ja? Brückner, Kripo Stralsund. Das ist Kommissar Blacher. Stellen Sie das mal bitte ab. Ja, dann müssen Sie den Hahn da zudrehen. So was ist. Bin ich mit meinem Kutter zu schnell gefahren? Wo waren Sie zwischen dem 14. und dem 17. dieses Monats? Puh. Am 15. habe ich Netze gestellt. Vor Corona. Ich wollte erst gar nicht, weil schon ganz schön Wind war. Aber mein Cousin meinte, er würde sich mit Sonnenaufgang legen. Ja, und dann kam der Sturm aber doch. Und ich habe ihn Globe abgewettert. Ich war die meiste Zeit in der Kneipe bei Kurt. Ein bisschen zu lange, ein paar Tage. Vorgestern habe ich weitergearbeitet und bin zurückgekommen. Kennen Sie diesen Mann? Sollte ich? Herr Löhns, wir fragen. Nein, keine Ahnung. Nie gesehen? Ich kann's nicht beschwören. Was ist überhaupt los? Der Mann ist tot. Herr Löhns, am 15. draußen vor Arkona, haben Sie da noch andere Fischer gesehen? Klar. Hubert Fröse ist mit seinem Kutter vor mir raus. Das ist mein Cousin. Der hat seine Netze westlich von mir stehen. Und östlich waren die Loses zugange. Hans ist aus Fitt und Rhein aus Globe. Und dann war noch Fritz Lange aus Transke draußen. Der ist rein, als ich rauskam. Er hat Scholle gefischt. Naja, ist gut erstmal. Vielleicht kommen wir noch mal vorbei. Naja, tun Sie das. Das hätte mich aber auch gewundert, will ich mal sagen, wenn der Andreas mit sowas zu tun hat. Der trinkt gerne mal einen über den Durst sozusagen. Aber mit sowas, nö. Das bringt alles nichts. Hast du es nicht gemerkt? Der Löhns hat gelogen. Auf die Frage, ob er ihn kennt. Hübner, wo trinkt er denn, wenn er mal einen über den Durst trinkt? Der Andreas Löhns. Ich will mal so sagen, da ist er nicht wählerisch. Dann werden wir es auch nicht sein. Sie können sich wieder auf die Suche machen, Hübner. Von Haus zu Haus. Wir gehen erst mal um die Häuser. Dann kann ich ja meiner Arbeit nachgehen. Sie haben uns noch immer nicht gesagt, worin die eigentlich besteht. Fahrräder, Kollege Brückner. Ich will mal so sagen, Sie haben unzulängliche Bremsen und die meisten haben kein Licht. Ich würde sagen, Sie fangen am besten bei Herrn Paul an. Warum soll ich denn kennen? Ja, weil Andreas Löhns hier ab und zu den vorpommerschen Volkssport ausübt. Der da wäre? Gehirnfluten. Das ist eine der Dienstleistungen, die Institutionen wie die unsere anbieten. Neben Geselligkeit. Aber das ist nicht gerade das Lieblingsbedürfnis von Andreas. Und was hat der auf dem Bild mit Andreas zu tun? Das fragen wir Sie. Woher soll ich das wissen? Andreas bevorzugt das eigene Innere. Er spricht am liebsten mit sich selbst. Hat er denn Probleme? Wer hat denn keine, mein Herr? Hallo? Erinnern Sie sich noch an mich? Klar. Ole. Richtig. Ich sollte mir den Namen merken. So besoffen war er nicht. War nur ein bisschen laut. Ist nicht weiter schlimm. Und stell mal das verdammte Wasser ab. Bist ein Bulle, stimmt's? Heute scheint der Tag der offenen Tür zu sein. Na gut. Kaum ist der andere weg, da hat sie schon wieder einen am Kragen. Wen hast du damit gemeint, mit dem anderen, der weg ist? Plötzlich so wortkarg. Guck mal, ich habe hier einen Ausweis. Du kennst doch den Typen. Woher hast du denn das? Gefunden. Nee, das stimmt nicht ganz. Deine Frau hat ihn gefunden. Meine Frau? Beim Reiten, oben auf den Hügeln. Kennst du ihn? Nee. Hau mir nicht die Taschen voll. Deine Mutter hat ihn erkannt. Die kennt jeden. Er ist übrigens tot. Hab ich gehört. Ach nee. Vorhin waren zwei Bullen da. Die haben mir ein anderes Bild von dem da gezeigt. Da haben sie dich also schon gefunden. Sie werden wiederkommen und weiterfragen. Überleg dir, was du dann antwortest. Sieht nicht gut aus für dich. Wer soll das sein? Das hätten wir gerne gewusst. Vor allem, was er mit Andreas Löhns zu tun hat. Fragen Sie das doch am besten Andreas. Der sagt nichts. Und was soll ich da sagen? Uns würde schon reichen, wenn Sie sagen, dass die beiden sich kennen. Wenn ich jeden Klatsch gleich der Polizei erzählen würde, säße die Hälfte der Insel bald im Knast. Das Sie haben immer noch den Blick, der mir nicht gefällt. Ich rate mal. Sie wollen mich fragen, ob ich mit Peter Pierwas geschlafen habe. Und ich rede auch nicht drumrum. Ich habe. Heißt das, es ist zu Ende? Ja. Haben Sie Schluss gemacht? Er hat Schluss gemacht. Es kann sein, weil Sie ihm Angst eingejagt haben. Wer hat ihm Angst eingejagt? Hubert, der Cousin von Andreas. Sein Vater ist der Bruder von Marga. Hat Ihr Mann das... Glaube ich nicht. Eher Marga. Aber Andreas hat von Ihrem... Er hat davon gewusst, nicht wahr? Ja, sicher. Alle wussten es. Das Problem ist, dass Peter Pierwas tot ist. Wie ist er denn? Wie ist er was? Woran ist er gestorben? Keine Ahnung, ich bin im Urlaub. Aber Andreas steckt anscheinend in großen Schwierigkeiten. Meine Kollegen sind schon bei ihm gewesen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das ganze Prozedere in Gang kommt. Spurensicherung und der ganze Kram. Und Sie sind jetzt keine Pommern-Bengel-Seele mehr? Wer sagt denn das? Ist Marianne die nächste Stunde frei? Peter heißt der Mann. Den Nachnamen habe ich vergessen. Er ist abends öfter hier. Komisch. Ich habe ihn schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Dabei wollte er ungefähr noch eine Woche bleiben. Naja, wird ihm was dazwischen gekommen sein. War mal zusammen mit Andreas Löhns hier? Wohl kaum. Dafür saß er etwas zu oft mit Marianne hier. Mit Andreas' Frau. Da sind sie schon. Wer? Meine Kollegen. Und? Ich will mich da nicht einmischen. Red allein mit ihnen. Das schaffst du doch, oder? Kein Problem. Sag denen die Wahrheit. Sie wissen sie sowieso schon. Meinst du? Rat mal, warum die da vorne an der Koppel stehen und in die Natur glotzen. Und was machst du? Ich schlage mich in die Büsche. Wir können uns auf einen Café treffen, wenn du mit deinen Kindern fertig bist. Ist alles in Ordnung? Bis nachher. Ole? Ja? Es war schön mit der Pommern-Bengel-Seele. Frau Löhns, kennen Sie diesen Mann? Ja. Er ist Peter Pierwas. Er ist vor 6 Tagen am Hochufer bei Jakona tot aufgefunden worden. Wir denken, dass er von einem Boot gestoßen wurde. Sie sagen nichts? Was sagen Sie denn in einem solchen Fall? Können Sie sich jemanden vorstellen, der Herrn Pierwas an den Kragen wollte? Erlauben Sie mal. Ich erfahre gerade eben, dass er tot ist. Zum Beispiel Ihr Mann? Andreas? Warum sollte er? Sie hatten ein Verhältnis mit Herrn Pierwas. Ich habe mit ihm geschlafen. Das kann man ja so machen, dass es keiner erfährt. Ne? Jedenfalls eine Zeit lang. Aber Sie haben sich mit ihm in aller Öffentlichkeit getroffen. Das wird Ihr Mann doch mitgekriegt haben. Das haben alle mitgekriegt. Und alle wissen, dass ich mit meinem Mann nicht in die Kneipe gehen kann. Wenn ich mal einen Wein trinken gehen will, muss ich mir einen anderen suchen. Und was liegt da näher, als es mit dem zu tun, mit dem ich es mache? Was denkst du? Ole kriegt immer Magengeschwüre, wenn es so einfach ist. Es können nicht alle Fälle so vertrackt sein, wie Ole sich das wünscht. Hast du wahrscheinlich recht. Wir schicken die ganze Spurenbrigade auf den Kutter von dem Löhns. Und ihn selbst nehmen wir mit nach Stralsund. Und dann kochen wir ihn. Ja. Bist du nicht überzeugt? Das passt alles so verflucht zusammen, weißt du? Fischkutter, eifersüchtiger Fischer, Frau, die es faustdick hat und das Verhältnis zugibt, Zeugen, die beiden gesehen haben. Es ist, als ob er uns seinen Kopf freiwillig in die Schlinge steckt. Zieh schon zu. Hör auf zu saufen. Du brauchst jetzt einen klaren Kopf. Den hole ich mir gerade. Hör auf damit. Warum hast du ihn Hubert auf den Hals geschickt? Weil du das Ganze hingenommen hast. Du hast deine Hure alles durchgehen lassen. Jemand musste etwas tun, etwas. Obwohl es schon längst zu spät war. Wann schickst du ihr Hubert auf den Hals? Was machen wir jetzt? Du darfst auf keinen Fall etwas zugeben. Was redest du da für ein Mist? habe nichts zuzugeben. Wir haben nicht so viel Zeit rumzueiern. Ich rede mit dem Rechtsanwalt. Ich brauche keinen Rechtsanwalt. Du bist dumm und besoffen. Hallo, Herr Löhns. Jetzt nimm dich zusammen. Bin ich jetzt verhaftet? Wir bitten Sie nur mitzukommen. Wir haben das dringende Bedürfnis, ausführlich mit Ihnen zu reden. Und wenn er nicht mitkommt? Dann werden wir ihn vorläufig festnehmen. Tut mir leid, Sie können sich selbstverständlich einen Anwalt bestellen. Sie haben ihn mitgenommen. War zu erwarten. Sie untersuchen jetzt das Boot. Wie geht es dir? Sie senken die Stimme, wenn ich in den Kaufladen komme. Das ist eine Insel, Marianne. Du benimmst dich wie Peter. Ist es nur der Urlaub? Du steigst aufs Schiff und fährst und zurück. Was ist denn gewesen? Ich hoffe nicht. Du hast kein Komma gesprochen. Wie bitte? Wolltest du sagen, ich hoffe nicht? Oder ich hoffe, Pause, nicht? Wie hättest du es denn lieber? Jeder muss Zugeständnisse machen. Darfst du Kutter fahren? Ja. Ich habe gleich nach der Hochzeit meinen Schein gemacht. Karl bestand darauf. Morgen sind Sie mit der Untersuchung fertig und Andreas wird noch in Stralsund sein. Ich wollte schon immer mit einem Fischkutter bei Nacht raus. Es ist Vollmond, ich weiß nicht. Seit meiner Kindheit wollte ich mal mit einem Kutter raus. Damals ging es nicht. Und dann mit dir. Hast du eine Kapitänsmütze? Bei Nacht? Wäre das schön. Nicht weit, irgendwo vor der Küste, ankern, eine Flasche Wein, sich schaukeln lassen. Sag jetzt nicht nein. Aber du musst Gläser besorgen, Ole. Aus Plastebechern trinke ich nicht. Wir müssen weitermachen, Martin, solange bis er zusammenbricht. Ich weiß nicht, Blacher. Was willst du denn noch, Brückner? Seine Fingerabdrücke sind überall auf dem Kahn. Die fremden Haare, die der Prof Papierwurst gefunden hat, sind die aus der Mütze von Löhns. Der zweite Pullover, den er anhatte, war der von Löhns. Das leugnet er gar nicht. Ja, aber alles andere. Noch fühlt er sich stark. Lassen wir ihn schlafen. Heute ist auch noch ein Tag. Ich muss nachdenken. Das solltest du auch tun. Worüber soll ich noch nachdenken, außer wie wir ihn in die Schlinge kriegen? Seine Fingerabdrücke, Blacher, waren nicht die einzigen auf dem Steuerrad. Oder Ruder. Wie auch immer. Willst du mal ans Ruder? Meinst du, ich kann das? Woher soll ich das wissen? Du musst mir aber sagen, wo es lang geht. Spürst du den Wind? Er drückt uns nach Steuerbord. Du musst also immer leicht nach Backbord halten. Dann bleiben wir in der Fahrrinne. Was denn? Sind wir immer noch nicht auf dem Meer? Du wolltest ja nachts raus. Genau. Wind, Wellen, Himmel, der Kutter, du und ich. Mann, so schwierig habe ich mir das nicht vorgestellt. Siehst du die beiden Tonnen? Ja. Halt einfach auf die Backbordtonne zu. Das ist die letzte. Dann sind wir draußen. Östlich von Dranske suchen wir uns eine windgeschützte Stelle zum Ankern. Für Wein und Himmel. Ole, würdest du mit mir... Was? Unterbrich mich nicht. Ich bin ein schüchternes Mädchen. Könntest du dir vorstellen, mit mir zusammen zu bleiben? Du meinst, wenn Andreas verurteilt wird? Das hat damit gar nichts zu tun. Andreas wird nicht verurteilt. Du hast mich nicht gefragt, ob ich die Brieftasche abgegeben habe. Möchtest du noch Wein? Ja, bitte. Du wusstest schon, dass er tot ist. Zu der Zeit gab es auf der Insel nur zwei Menschen, die das wissen konnten. Ich will mal so sagen. Und ich. Du stellst den Bullen nie ab, hä? Ich habe mich in dich verliebt, von Anfang an. Das war dein Pech. Ich wollte im Guten mit ihm auseinandergehen. Wir waren noch mal essen. In Fitte. Auf dem Rückweg überredete er mich zu einer kleinen Abschiedsfahrt mit dem Kutter. Es war wie heute Nacht. Kein Sturm, aber Wind. Wir haben hier geankert, genau wie jetzt. Er war betrunken, wollte mit mir vögeln. Aber Schluss ist Schluss. Ich habe den Anker gelichtet und bin losgefahren. Die Wut im Bauch. Aber statt zurück bin ich auf Arkona zu. Da ist er meistens Seegang. Ich wollte, dass ihm schlecht wird, dass er sich die Seele aus dem Hals kotzt. Aber er hat immer weiter gesoffen. Andreas hatte eine gut bestückte Vorratskammer an Bord. Die hätte für 10 Peter Pierwasser gereicht. Er tobte auf dem Deck rum, als wäre Weltuntergang. Und plötzlich ging er über Bord. Ich habe das Boot gegen den Wind gestellt und den Suchscheinwerfer angemacht. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Ich habe sie wohl aus dem Schlaf geholt. Es ist schon in Ordnung. Was gibt's? Hier ist Kaffee. Ich will ein Geständnis ablegen. Mhm. Mein Interesse hält sich in Grenzen. Sie haben Herrn Pierwoss nicht umgebracht. Mich interessiert einen Scheiß, was Sie denken. Jetzt seien Sie mal friedlich, Mann. Sie haben nachgedacht und ich habe telefoniert. Sie sind genau wie ich zu einem Schluss gekommen. Es ist der gleiche. War eine Kleinigkeit rauszukriegen, dass Ihre Frau die Genehmigung hat, einen Kutter zu führen. Aber, lieber Andreas Löhns, die Frage ist immer, warum? Du hättest einen Funkspruch absetzen können oder telefonieren. Ich weiß nicht, was schneller oder praktischer ist. Ich hatte Angst. Zugegeben, aber du hast sehr schnell gedacht. Andreas fährt früh raus, Netze stellen, da vor Arkuna. Und irgendwann wird man Pierwoss finden und ihn mit dir und Andreas in Verbindung bringen. Das Motiv findet sich wie von selbst. Das mit der Brieftasche war übrigens ein Fehler. Du bist direkt auf sie zugeritten. Du wolltest auch mich benutzen. Ich habe mich erst in dich verliebt, als du deinen Bullenblick aufgesetzt hast. Kamst du mir so schrecklich einsam vor? Das war ich auch. Ich habe an alles Mögliche gedacht. An Marga, Andreas, die Pferde, die Kinder, die mit ihnen reiten und an meinen ganzen Krieg und Frieden mit der Insel. Ich weiß es nicht. Ich hasse Andreas nicht einmal. Er ist mir nur egal. Ich dachte wirklich, es wäre ganz nützlich, ihn so lange aus dem Wind zu haben, bis Marga gestorben ist. Mit ihm hätte man sich dann einigen können. Mit Marga nie. Martin wird das nicht durchgehen lassen. Wer ist Martin? Mein Kollege, er braucht nicht so viel Umwege wie ich. Warst du wirklich in mich verliebt? Ich fürchte, ich bin es. Willst du noch einen Schluck? Fischer sind froh. Ist kein schöner Beruf. Fischer sind froh. Kriminalhörspiel von Werner Buß. Musik: Frank Merfort. Es spielten: Karl Kranzkowski, Stefan Kaminski, Micha Klobe, Matthias Matschke, Stefan Konarske, Katlin Gavlich, Udo Kroschwald, Monika Lennartz, Harald Warmbrunn, Andrea Solter, Fritz Hammer, Thomas Frenzel, Stefan Baumecker, Roland Hemmo, Britta Schulamit-Jakobi. Schnitt: Hermann Leppich. Ton: Martin Eichberg. Regieassistenz: Frank Merfort. Regie: Wolfgang Rindfleisch. Produktion: Deutschlandradio Kultur 2007.